Dieter, du gehst rüber, okay. Denn dich sehen wir ja jetzt und hören dich ja vor allen Dingen. Machen wir gleich an, weil es so laut ist, weißt du? Deswegen machen wir das gleich erst an. Okay, Mika? Machen wir sofort an. Ja? Also, großer Applaus erstmal für euch. Cheyenne, hast du toll gemacht. Ja? Noch einmal. Super gemacht. Ja? Genau. Und wir haben jetzt eine absolute Weltpremiere hier bei Klein gegen Groß. Das erste Mal nach 16 Jahren wieder Modern Talking im Fernsehen. You're My Heart, You're My Soul in der Orchesterversion. Dieter Bohlen mit dem Filmorchester Babelsberg. You're My Heart, You're My Soul. Guck mal hier, mit dem Filmorchester Babelsberg. Ne? Also, ich verspreche euch eins, ihr kriegt gleich noch eine Zugabe, das ist versprochen. Ja? Aber ein Duell haben wir noch. Ja? Und danach gibt es noch eine super Zugabe natürlich. Ja, dann sehen wir dich gleich nochmal. Okay. Wir nehmen dich mit rüber. Vielen Dank ans Filmorchester Babelsberg. Dankeschön. Hm.